im Schatten spürst du das Feuer tief in dir. Vergangene Zeiten, Narbe verblassen, doch deine Stimme klingt heute hier. Deutschland der Wache, erhebe ich nun, statt wie der Sturm mit eisernem Mut. Flammen der Freiheit brennen in dir, steh auf und kämpfe jetzt und hier. Das Herz schlägt laut, die Zukunft ruft, der Himmel ist blau. Zusammen stehen wir, stolz und frei. Der Adler fliegt, die Nacht ist vorbei. Ja! Deutschland der Wache! Deutschland der Wache! Deutschland der Wache!